Jetzt. Okay, ich fange an. Guten Tag. Mein Name ist Hakan Özoğlu. Ich bin hier der zuständige Arzt. Und bevor wir anfangen, muss ich Ihre persönlichen Daten notieren und dann sprechen wir über Ihre aktuellen Beschwerden. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich, klar. Okay, zuerst, wie heißen Sie? Ich heiße Kurt Bergmann. Bin also ein Mann. Okay, Kurt Bergmann. Könnten Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren, Herr Bergmann? Ja, der Vorname ist Kurt mit KURT Okay. Okay. und Bergmann mit BERG und dann Mann dahinter. Und dann Mann. Okay. Wie alt sind Sie, Herr Ich Bergmann? bin 53 Jahre alt. Okay. Und wann sind Sie genau geboren? Hallo. Irgendwie. Können Sie mich hören? Jetzt kann ich hören, ja? Ah, okay. Okay, dann ich mache weiter. Wann sind Sie genau geboren, Herr Bergmann? Am 5.3.68. 5.3.68. Okay. Wie viel wiegen Sie und wie groß sind Sie, Herr Bergmann? Ja, ich wiege 80 Kilo und bin so 1,75. Okay. Was sind Sie von Beruf? Ich arbeite als Tierpfleger im Zoo. Okay. Sind Sie verheiratet? Ja. Haben Sie Kinder? Ja, wir haben drei Kinder. Die freuen sich alle auf Weihnachten. Ja, okay. Also, Herr Bergmann, was führt Sie zu uns und was kann ich für Sie tun? Ja, also ich habe wirklich extreme Schmerzen in meiner rechten Hand und zwar so im Handgelenk. Das muss ich dazu sagen, ich war vorhin mit meinem Motorrad unterwegs. Und dann war es wohl doch ein bisschen glatt auf der Straße. Und da bin ich weggerutscht und bin gestürzt mit dem Motorrad. Und ich hatte zwar gute Schutzkleidung an und einen Helm auf, aber ich bin wohl auf die rechte Hand gefallen und das rechte Handgelenk tut mir also sehr weh. Und auch die ganze rechte Seite, also da am Brustkorb tut es mir weh und da habe ich auch ein paar blaue Flecken und da ist auch ein bisschen die Haut abgeschürft, trotz der Schutzkleidung. Okay. Ich meine, ich war ganz langsam, da ist also so nicht viel passiert, aber eben ja, also die Hand und da die Brust, der Brustbereich da, das tut mir sehr weh. Okay. Wann war der Unfall? Ja, das ist so 2,5 Stunden her. Okay. Ich bin dann erst nach Hause und habe gedacht, ja, war nicht so schlimm, aber jetzt tut die Hand doch so doll weh und dass ich das nicht mehr aushalten kann. Okay. Haben Sie Luftnot? Na, Luftnot direkt nicht, aber so beim Einatmen tut es einfach weh. Da werden die Schmerzen schlimmer. Okay. Okay. Und gibt es offene Wunde in Ihrem rechten Hand oder nur ein bisschen Nee, Abschürfung? an der Hand, an der Hand ist eigentlich nichts. So ein bisschen Hautabschürfung am Körper, an der Seite. Okay. Können Sie Ihren rechten Hand bewegen? Nee, das geht überhaupt nicht mehr. Ich kann die gar nicht mehr bewegen und die ist auch ordentlich angeschwollen und eben sehr schmerzhaft. Okay. Strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Die Schmerzen in deinem rechten Handgelenk? Na, ich würde sagen, die sind nur da lokal im Handgelenk. Dort, nee, ausstrahlen tun sie nicht. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leicht und 10 sehr stark Schmerzen entspricht? Oh, die sind schon bei 7 bis 8. Die sind wirklich heftig, die Schmerzen, ja. Okay. Haben Sie auch bemerkt, dass Sie Ihr Kopf geschlagen haben? Ihr Kopf? Nee, also am Kopf spüre ich nichts. Ich habe auch so im Hals keine Beschwerden. Ich hatte einen Helm auf und ich glaube, ich habe mehr mit der Körperseite abgefangen. Bin nicht auf den Kopf gefallen. Okay. Haben Sie noch andere Beschwerden, Herr Bergmann? Nee, aber das reicht auch für mich. Also es ist wirklich sehr unangenehm. Okay. Okay, aber ist ja schon gut, dass Sie zu uns gekommen sind. Und wir werden unser Bestes geben, um Ihre Schmerzen zu lindern oder ganz Ja, besser. das wäre gut, ja. Okay, jetzt möchte ich ein paar Fragen zu Ihrer Krankengeschichte stellen. Leiden Sie an irgendwelche Vorerkrankungen wie zum Beispiel Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit? Ja, ich habe eher niedrigen Blutdruck, eigentlich schon lange. Das ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich. Alle anderen Leute haben hohen, ich habe niedrigen Blutdruck. Und ja, seit 5 Jahren habe ich einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Bin also da eigentlich ein bisschen eingeschränkt. Okay. Und sind Sie schon mal operiert worden? Vor 25 Jahren hatte ich mal einen Achillessehnenriss. Das ist operativ versorgt worden. Und vor 5 Jahren bin ich sterilisiert worden. Vor 25 Jahren, was hatten Sie genau? Ich konnte nicht akustisch verstehen. Da ist die Achillessehne gerissen und das wurde operativ versorgt. Okay. Und vor 5 Jahren? Bitte? Vor 5 Jahren? Das war Sterilisation. Okay. Okay. Leben Ihre Eltern noch? Nein, mein Vater lebt nicht mehr. Der ist vor 10 Jahren verstorben. Der hat einen Herzinfarkt. Und meine Mutter lebt aber noch. Wie alt ist sie? Oh, wie alt ist sie denn? Das muss ich eben schnell rechnen. Schwierige Fragen. Sie ist 80. Okay. Leidet sie an irgendwelche Vorerkrankungen? Naja, die hat jetzt kürzlich eine kleine Haut-OP gehabt, weil sie an der Schläfe einen weißen Hautkrebs hat. Aber jetzt im hohen Alter ist das, glaube ich, nicht so relevant. Okay. Haben Sie Geschwister? Eine Schwester habe ich, ja. Ist sie gesund? Ja, nicht wirklich. Die leidet an Magersucht. Aber so sonst chronische Krankheiten, sowas hat sie sonst nicht mehr. Okay. Sind Ihre Kinder gesund? Die Kinder sind alle fit, ja. Okay. Haben Sie Fieber oder haben Sie Fieber gehabt? Nein. Okay. Und haben Sie Schlafprobleme? Normalerweise nicht, nö. Okay. Und ist Ihr Appetit gut? Ja, eigentlich schon, ja. Haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Im Wasserlassen habe ich keine Probleme. Ich habe häufiger mal Durchfall. Okay. Aber ich nehme da keine Medikamente. Ich esse dann nur ein bisschen vorsichtiger oder so. Okay. Und dann, Herr Bergmann, fühlen Sie sich gestresst oder niedergeschlagen? Naja, jetzt im Augenblick fühle ich mich schon gestresst, weil mein Motorrad kaputt ist und meine Hand mir wehtut. Ja, aber normalerweise bin ich mit meinem Job sehr zufrieden und mit meiner Lebenssituation. Ja, verstehe. Nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein? Ja, ich habe irgendwelche Tropfen, die den Blutdruck nach oben bringen. Ich weiß aber nicht, wie die heißen. Und wenn ich mal Schmerzen habe, so in der Schulter oder da von der Bandscheibe her, dann nehme ich Ibuprofen. Okay. Dann habe ich noch regelmäßig eine Kortisonsalbe, weil ich so ein bisschen Neurodermitis habe, jetzt so außen an den Oberarmen. Aber mit der Salbe komme ich da ganz gut zurecht. Okay. Neurodermatitis, seit wann haben Sie? Ach, das habe ich schon als Kind gehabt. Ah, Ne? Kind gehabt. Und ja, jetzt ist es halt an den Oberarmen überwiegend. Aber mit der Salbe habe ich das gut im Griff. Okay. Und welche Seite, welche Oberarm? Beide, auf beiden Seiten. Okay. Herr Bergmann, rauchen Sie? Ja, zwar nicht mehr so doll. Früher habe ich mal 20 Jahre lang habe ich 20 Zigaretten am Tag, also ein Päckchen am Tag geraucht. Jetzt habe ich das sehr reduziert. Seit 4 Jahren rauche ich nur noch ganz wenig, noch so 5 Zigaretten am Tag. Seit 4 So ein Jahren. Päckchen hält 4 Tage, das ist gut. Okay. Trinken Sie Alkohol? Alkohol, naja, also ich trinke ein Bier am Tag, ja. Und wenn mal irgendwo was zu feiern ist, dann trinkt man auch wohl mal ein bisschen mehr, aber also nicht viel. Okay. Nehmen Sie sonst Drogen? Nein. Okay. Und sind bei Ihnen irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Ja, tatsächlich habe ich eine Kontrastmittelallergie. Ich darf Wir also beim Röntgen darf ich kein Kontrastmittel kriegen. okay. Wie reagieren Sie darauf? Ja, so mit Hitze und dass das Gesicht rot wird und die Haut kribbelt und so. Okay. Okay, Herr Bergmann, ich bin fast fertig, aber ich habe vergessen zu fragen, ist Ihnen schwindelig? Schwindet nicht. Nee, schwindelig ist mir nicht, nein. Okay. Und Sie haben ja gesagt, Sie haben normalerweise niedriger Bluthochdruck. Genau. Okay. Und Niedrigen Blutdruck. niedriger Blutdruck, Entschuldigung. Ja, okay. Okay. Und haben Sie schon mal Ihr Bewusstsein verloren? Nee, eigentlich nicht, nee. Okay. Und bei der Unfall auch nicht. Nee, ich war die ganze Zeit dabei, Okay, ja. okay. Okay. Jetzt bin ich mit den Fragen fertig, Herr Bergmann. Möchten Sie etwas hinzufügen oder fragen? Ja, ich möchte natürlich fragen, was Sie jetzt mit mir machen. Und ja. was wir gegen die Schmerzen tun können, weil das wirklich, also gerade die Hand tut mir sehr weh und natürlich bin ich auch in Sorge. Ich werde ja nächste Zeit mit der Hand nicht arbeiten können, ne? Wenn das weiter so weh tut, was da wohl, ja, was mit der Hand los ist, ne? Ja, okay, Herr Buchmann, ich verstehe ganz gut. Und eigentlich ist es zu früh, etwas Konkretes zu sagen. Ich werde Sie zuerst körperlich untersuchen. Und dann ich werde Ihnen Blut ab und dann ich anordne für Sie eine Röntgenaufnahme von rechten Hand und von Brustkorb. Und ja, okay. Ja, damit wir beurteilen können, ob es einen Bruch oder was gibt. Ah ja, okay. Ja. Ja, und dann können wir genauer besprechen. Ja, das ist gut. Okay. Ja, jetzt können Sie im Wartezimmer Platz nehmen und dann bin ich wieder gleich. Dauert aber nicht lange, ne? Ja, nicht lange. Und ich ordne schnell ein Schmerzmittel für Sie an. Oh, das ist gut, ja. Gut, ich sitze jetzt im Wartezimmer. Hat irgendjemand denn von den Kollegen noch Fragen? Alle sind völlig erschöpft, keiner hat eine Frage. Gut. Haben Sie erbrochen? Oh, gute Frage. Nee, habe ich nicht. Okay. Vielleicht Bauchschmerzen? Fragen. Ja, ah ja, genau, das wäre vielleicht auch noch interessant, ja. Haben Sie Bewusstsein verloren? Nee, habe ich nicht, hat er aber auch gefragt, meine ich. Ne? Ja, hat er gefragt. Ja. Ich habe es nicht verloren. Genau, ich habe gesagt, ich war die ganze Zeit dabei. Genau, weiß ich noch. Ja, okay. Gut, sollen wir weitermachen, oder? Nee, da ist noch jemand, der was fragen will? Sind Sie gegen Tetanus geimpft? Ah, das ist eine gute Frage. Ja, Tetanus-Impfung. Ja. Ja, genau, Impfstatus hat er gar nicht gefragt. Ne? Ja. Ja. Ja, also ich bin gegen Tetanus geimpft, ja. Und auch gegen Corona. Gut. Okay, sollen wir weitermachen? Okay, einen Moment. Hallo, Frau Obersten. Ich möchte Ihnen einen neuen Patienten, den ich gerade aufgenommen habe, vorstellen. Ja, sehr gut. Okay. Wer ist das denn? Gute Zeit dafür? Ja, ja, klar. Okay. Ja, Herr Bergmann ist ein 53-jähriger Patient. Er kam zu uns heute wegen Schmerzen im rechten Handgelenk und rechte Seite von seinem Brustkorb. Fachbegriff? Nachdem einen Motorrad. Fachbegriff? Hallo? Brustkorb? Ja, okay. Fachbegriff? Okay, Moment. Er kam zu uns wegen Schmerzen im Articulatio manus dextra und rechtsseitige Thorax-Schmerzen. Sehr schön. Ja, nach einem Motorradunfall. Oh, ja. Er ist weggerutscht nach rechter Seite und gestürzt. Er sagt, der Unfall war vor 2,5 Stunden. Und er ist zuerst nach Hause gegangen, aber dann sind die Schmerzen schlimmer geworden. Er hat auch Hämatom im rechten Brachium und Antebrachium und rechtsseitige Thoraxregionen. Er hat kein Dyspnoe, aber bei der Inspiration sind die Schmerzen schlimmer geworden oder werden die Schmerzen schlimmer. Er bewertet die Schmerzintensität mit 7 auf der Schmerzskala von 1 bis 10. Die Schmerzen im Thorax oder die Schmerzen in der Hand? Im Hand. In der Hand, okay. Die Schmerzen in der Hand. Er kann seine Hand nicht bewegen, wegen Schmerzen. Die Fragen nach Nausea und Vertigo wurden verneint. An wesentlichen Vorerkrankungen leidet er seit 5 Jahren Bandscheibenvorfall im Cervicalwirbelsäule. Diskusprolapsus im Cervicalwirbelsäule. Als er Kind war, hatte er Neurodermitis beidseitig. Jetzt nicht mehr? Jetzt nicht mehr mit der Cortisonsalbe. Er behandelt die mit Cortisonsalbe. Er behandelt mit Cortisonsalbe, ja. Er hat vor 25 Jahren Achillestendon-Ruptur und das wurde operiert. Und vor 5 Jahren hatte er Sterilisation. Familienanamnese ergab. Vater vor 10 Jahren an Myokardinfarkt verstorben. Mutter ist 80 Jahre alt. Sie hatte eine Hautoperation wegen Basalium Temporalregion, in der Region Temporalis. Sie wohnt in Altenheim, ich glaube, Altenheim. Schwester hat Magersucht, aber keine andere Vorerkrankungen. Er hat kein Fieber. Der Patient hat kein Fieber. Ja, der Patient hat kein Fieber. Ist die vegetative, ich war gerade noch bei der Schwester, Entschuldigung. Ja. Vegetative Anamnese ist unauffällig, bis auf häufige Diarrhoe. Psychische Anamnese ist unauffällig, bis auf Stress wegen der Unfall und der Schmerzen. Naja, gut, das kann man verstehen, ja. Als Medikamente nimmt er ein Tropfen, aber der Name nicht erinnerlich, gegen niedrigen Hypertonie, nicht Hypertonie. Hypotonie, wegen der Hypotonie, okay. Entschuldigung. Alles gut. Bei Bedarf gegen Schmerzen Ibuprofen. Ja. Es gibt einen ehemaligen Nikotinkonsum von 20 Jahre lang, ein Päckchen am Tag. Und seit 4 Jahren raucht er 5 Zigaretten täglich. Er gibt einen Alkoholkonsum von 1 Bier täglich an. Die Frage nach Drogen wurde verneint. Er hat Kontrastmittelallergie. Reagiere darauf und reagiert darauf mit Parästhesie und Erythem vielleicht, aber ich weiß nicht, ja. Hautrötung, ich weiß gar nicht. Aber nicht und Hitze. Es ist Urtikaria richtig, weiß ich aber nicht. Aber Urtikaria, Nesselsucht. Das ist mit Jucken und so, ne? Ja. Also sagen wir Hautrötung, ich weiß jetzt auch den Fachbegriff nicht. Okay. Hm. Ja, die bisherigen anamnestischen Angaben deuten am ehesten ein Articulatio manus fractor rechts hin. Mhm. Differenziell diagnostisch kommen auch Costa-Fraktur und ja, das ist ja nicht differenzialdiagnostisch zur Hand. Ja, zur Hand. Wir haben zwei Diagnosen, ne? Ja. Einmal die Hand und einmal die Rippen. Ja. Ne? Okay. Und für die Hand, wenn es nicht gebrochen ist, was kann es dann sein? Differenzialdiagnostisch? Differenzialdiagnostisch. Ja, ich weiß, aber. Distorsion? Ja, Distorsion. Distorsion. Und was auch sein kann, dass nicht das Gelenk selber betroffen ist, sondern dass Ulna oder Radius durch ist. Ne? Oder dass das nur so erscheint, dass das am Gelenk ist. Aber wenn das Gelenk nah ist, dann, Handwurzelknochen. Na gut, okay. Ja, das könnte auch noch sein. Ja, Außerkörperfraktur. Ja, gut. Ja, also ne, die Hände müssen wir röntgen, da hilft, die Hand müssen wir röntgen, da hilft alles. Ja, und bei den Rippen, da oder beim Thorax, was haben wir da differenzialdiagnostisch? Also entweder Costafraktur oder Pneumothorax. Das könnte auch sein, genau, ja. Aber der Patient hat keine Dyspnoe. Pleuraergus. Auch. Ja. Gut, ja. Was machen Sie denn jetzt mit dem als erstes? Ja, zuerst würde ich den Patienten körperlich untersuchen. Und worauf achten Sie da besonders? Bei der Palpation achte ich darauf, ob es Krepitation gibt. Bei der Artikulation manus rechts. Es tut schon weh, wenn man nur dran denkt, ja. Okay. Ja. Und was sind andere Frakturzeichen? Ich frage das immer. Ja. Es gibt normalerweise Ödeme, Hämatom. Achso, bei der Flexion? Ja, Fehlstellung, ne? Fehlstellung, ja. Ja. Und definitiv wissen wir es erst im Röntgen, ne? Klar. Ja. Genau, pathologische Bewegung, ja. Also der bewegt sich ja gar nicht mehr in der Hand, ne? Ja, der macht ja gar nichts mehr hier, unser Junge. Gut. Was machen Sie weiter? Bei der körperlichen Untersuchung waren wir gerade. Was gucken Sie noch? Ich nehme Blut ab. Und dann wonach schauen Sie? Was schaue ich? Es könnte um ein auch Hämorrhagie gehen. Mhm. Ich achte auf Hämoglobinwerte und auch es reicht, ich glaube. Mhm. Und ja, natürlich Röntgenaufnahmen von rechten Arm und Thorax. Genau. Thorax in wie vielen Ebenen? Zwei Ebenen. Mhm, okay, gut. Was machen Sie noch zwingend an Untersuchungen? Der ist mit dem Motorrad auf die Klappe gefallen, also auf die Seite gefallen. Zwar auf die rechte Seite, aber trotzdem, was machen Sie noch? Neurologische Untersuchung? Ja, so am Rande mit, ja, aber noch ein anderer Schwerpunkt. Anderer Schwerpunkt. Trauma, denken Sie mal Trauma. Ja. Leber. Leber. Abdomen, so nur, ne? Ja, ja. Ja. Ja, ja, warum? Warum? Ja, es könnte um ein Leberruptor auch gehen. Ja. Ja, und wenn er auf die andere Seite geflogen wäre oder wenn das irgendwie blöd mit dem Lenker oder so, eine Milzruptur. Ja. Ne? Ja. Und ja, bei der Milzruptur kommt immer die schöne Frage dazu, wie tritt die auf? Was gibt es da für Erscheinungsbilder bei der Milzruptur? Tritt die sofort auf? Nein, mit zwei Stufen Schmerzen, ich weiß. Ja. Weil Milz hat ein Kapsel. Genau. Ich frage das auch immer. Okay, ja, also Sie machen noch einen Sono vom Bauch, um sicher zu sein, dass der da nicht irgendwo reinblutet, ja? Ja. Gut. Und wie geht es dann weiter, wenn Sie also wissen, der hat tatsächlich die Hand gebrochen und ja, sagen wir, die Rippen sind noch heile, das ist nur ein stumpfes Thoraxtrauma, was machen Sie dann? Ja, bleibt ihr stationär? Ich bin kein Orthopäde, aber ich glaube, ich würde mit Gips behandeln. Ja, irgendwie sowas, ne? Schonung, Kühlung, Hochlagerung. Ja, Gips wahrscheinlich ja noch nicht sofort, wenn der noch total geschwollen ist. Ne? Wahrscheinlich muss man den erstmal mit einer offenen Gipsschiene und nachher dann festgipsen, wenn der. Ja, und würde man den wegen der Kombination Hand und Thorax würde man den stationär aufnehmen zur Beobachtung? Ich weiß es nicht. Also ich bin hier nicht so ganz sicher. Aber wenn es keinen Costa-Fraktur gibt und keinen Hämothorax oder Pneumothorax, dann könnte der auch wieder nach Hause gehen. Stimmt, ja. Ja, gut. Ja, also hier ist noch als Hinweis gegeben, bis der soweit ist, venöser Zugang, Flüssigkeit und natürlich Analgesie. Das ist natürlich richtig wichtig, ne? Dass der einen Zugang kriegt, dass der ordentlich was gegen seine Schmerzen wegpackt. Und dann, ja, ich weiß nicht, wie heutzutage die Sitten sind in Krankenhäusern. Ich glaube, die schmeißen die Leute schon schnell wieder raus. Aber vielleicht würde man den ein klein bisschen zur Beobachtung da lassen und dann, wenn es ihm, was weiß ich, Ende des Tages gut geht, darf er nach Hause. Keine Ahnung. Ja, ich muss mal gucken. Ich habe noch irgendwelche extra Fragen auf dem Zettel. Ah ja. Die haben mir gesagt, erste Maßnahmen, wenn jemand verunfallt ist, Überwachung Vitalparameter. Naja gut, der sitzt vor Ihnen, erzählt Ihnen was. Da wird er jetzt nicht auf der Stelle tot umfallen. Ne? Gut. Dann, genau, das war die Frage, Röntgensono, Flüssigkeit. Ja, dann war hier noch gefragt, falls der ein Pneumothorax hat, wie stellt man das fest? Man kann auch mit der Röntgenaufnahme. Ja, würde man das sehen, spätestens, ja. Okay, aber vorher, wie kriegt man es damit? Ach so, Perkussion, mit der Perkussion. Ja. Ja, weil es da nicht mehr dumpf wird, ne? In der zusammengefallenen Lunge. Ne? Die hat ja keinen Hohlraum mehr. Ne? Okay. Und was macht man dann? Mit der CT auch? Im CT war, ich weiß nicht, ob man es im CT sieht, aber eigentlich, finde ich, dauert das ja alles zu lange. Das muss ja eigentlich fix gehen, dann, dass man was macht, dass die Lunge wieder sich entfalten kann. Was macht man denn dann? Irgendeine Idee? Das ist zum Rausfinden. Die Auskultation ist, um rauszufinden, ob der neu hat, ja. Und im Röntgen bestätigt sich das. Aber was macht man denn, wenn der tatsächlich einen hat? Auf Englisch Chest-Typ, aber eine Brusttyp legen. Eine was? Brusttyp oder auf Englisch Chest-Typ für die. Ich weiß, das Englische kennen. Also wir sagen Drainage. Eine Drainage legen, ne? Genau. Ah, da kommt das Wort schon, ja. Also speziell Bülow-Drainage. Es wird praktisch in den Zwischenrippenraum, wird die Thoraxwand durchstochen, ja? Ja, ja. Und dann wird aspiriert und dann kommt Sog drauf mit einer Sogflasche. Ne? Und dann kann die Lunge sich wieder entfalten, wenn die Flüssigkeit da raus ist. Ne? Gut. Ja, das war's, was ich dazu zu bieten hatte. Dann wollen wir mal hoffen, dass es unserem Herrn Bergmann bald besser geht. Ne? Gut, ja, wie haben sich gefühlt? Ich? Ja. Nicht so gut. Warum nicht? Ich weiß nicht. Der Fall war nicht zu schwer, aber ich habe viele Fehler gemacht. Weil ich das immer wieder, wenn ich immer wieder das sage, trennbare Verben muss man auch trennen. Das heißt nicht, ich anordne, sondern es heißt, ich ordne an. Ja? Ja. Und er hat angeordnet. Und wenn die nicht trennbar sind, dann darf man sie natürlich nicht trennen. Ja, aber das ist so ein, ja, fällt mir oft bei den schriftlichen Sachen auf. Und jetzt ist es mir gerade da so ins Ohr gekommen. Und ich habe gedacht, das ist nochmal sowas für alle vor Weihnachten. Deutsche Grammatik. Ich weiß, dass das ätzend ist. Ja, gut. Ja, ich hatte einen sehr netten Arzt. Herzlichen Dank.